Wenn Sie es aushalten, würde ich gern noch einen Text lesen, den ich sehr gern habe, auch noch gar nicht lange kennen, über Giacometti. Giacometti. In der Woche nach seinem Tod veröffentlichte Paris Match eine bemerkenswerte Fotografie von Giacometti, die 9 Monate vorher aufgenommen worden war. Sie zeigt ihn allein im Regen, wie er in der Nähe seines Studios in Montparnasse die Straße überquert. Obwohl die Arme in den Ärmeln stecken, ist der Mantel hochgerissen, um den Kopf zu schützen. Seine Schultern, unsichtbar unter dem Regenmantel, sind hochgezogen. Die unmittelbare Wirkung der Fotografie beruhte bei ihrer Veröffentlichung darauf, dass sie das Bild eines Mannes zeigte, der seltsam unbekümmert um sein eigenes Wohlbefinden ist. Ein Mann mit zerknitterten Hosen und alten Schuhen, schlecht ausgerüstet für den Regen. Ein Mann, der durch Dinge in Anspruch genommen wird, für die Jahreszeiten unmaßgeblich sind. Was aber diese Fotografie bemerkenswert macht, ist, dass sie noch mehr über Giacomettis Charakter andeutet. Der Mantel sieht aus, als wäre er ausgeliehen. Er selber sieht aus, als hätte er unter dem Mantel nur seine Hose an. Er wirkt wie ein Überlebender, aber nicht im tragischen Sinn. Er hat sich an seine Stellung gewöhnt. Ich bin versucht zu sagen, wie ein Mönch, besonders da der Mantel über seinem Kopf an eine Kapuze erinnert. Doch der Vergleich ist nicht genau genug. Er trug seine symbolische Armut weitaus natürlicher als die meisten Mönche. Das Werk eines jeden Künstlers ändert sich mit seinem Tod. Und zuletzt erinnert sich keiner mehr daran, wie sein Werk war, als er noch lebte. Manchmal kann man nachlesen, was seine Zeitgenossen darüber zu sagen hatten. Der Unterschied in Emphase und Interpretation ist großenteils eine Frage der historischen Entwicklung. Doch der Tod eines Künstlers stellt auch eine Trennungslinie dar. Jetzt kommt es mir so vor, als gäbe es keinen Künstler, dessen Werk durch seinen Tod stärker hätte verändert werden können als Giacometti. In 20 Jahren wird niemand mehr diese Veränderung verstehen. Sein Werk wird in einen Normalzustand zurückverwandelt erscheinen, obwohl es tatsächlich etwas anderes geworden ist. Es wird Zeugnis aus der Vergangenheit sein und nicht mehr wie in den letzten 40 Jahren mögliche Vorbereitung auf etwas Zukünftiges. Giacomettis Werk scheint durch seinen Tod radikal verändert. Das liegt daran, dass der Tod in ihm stets präsent ist. Es ist, als hätte der Tod sein Werk bestätigt. Als könnte man jetzt seine Werke so arrangieren, dass sie wie in einer Linie zu seinem Tode führen, der dann weit mehr als die Unterbrechung oder Beendigung dieser Linie wäre. Im Gegenteil, er wäre Ausgangspunkt, um entlang dieser Linie zurückzulesen und so sein Lebenswerk zu würdigen. Man kann einwenden, dass doch niemand je geglaubt hat, Giacometti sei unsterblich. Mit seinem Tod konnte immer gerechnet werden. Und doch ist er genau das entscheidende Faktum. Während er noch lebte, waren seine Einsamkeit und seine Überzeugung, jedermann sei unerkennbar, nur eben ein Standpunkt, der eine Kritik der Gesellschaft enthielt, in der er lebte. Jetzt, durch seinen Tod, hat er seinen Standpunkt bewiesen. Oder besser gesagt, denn er war nicht ein Mann, den Diskussionen interessierten, jetzt hat sein Tod seinen Standpunkt für ihn bewiesen. Das klingt vielleicht extrem, aber trotz des relativen Traditionalismus seiner Methode war Giacometti ein außerordentlich extremistischer Künstler. Die Neodadaisten und andere sogenannte Bilderstürmer von heute sind verglichen mit ihm konventionelle Schaufensterdekorateure. Die radikale Grundannahme, auf die Giacometti sein ganzes reifes Werk gründete, war, dass keine Wirklichkeit, und ihm lag an nichts anderem als an der Betrachtung der Wirklichkeit, je mit einem anderen geteilt werden kann. Darum glaubte er, dass es nicht möglich sei, ein Werk zu vollenden. Darum besteht der Inhalt jeden Werks nicht in der Natur einer Figur oder eines porträtierten Kopfes, sondern in der unvollständigen Geschichte seines Blicks darauf. Der Akt des Sehens war für ihn eine Art Gebet, eine Möglichkeit, sich einem Absolutum zu nähern, ohne es freilich je greifen zu können. Es war der Akt des Sehens, der ihm bewusst machte, dass er sich ständig in der Schwebe zwischen Sein und Wahrheit befand. In einer früheren Epoche zur Welt gekommen, wäre Giacometti ein religiöser Künstler geworden. Nun aber in eine Epoche tiefer und allgemeiner Entfremdung hineingeboren, lehnte er die Flucht in die Religion, die eine Flucht in die Vergangenheit gewesen wäre, ab. Hartnäckig blieb er seiner eigenen Zeit treu, die ihm fast wie seine eigene Haut vorgekommen sein muss, das Gefäß, in das er hineingeboren wurde. In diesem Gefäß lebend konnte er nicht wirklich vergessen, dass er immer ganz allein gewesen war und es auch bleiben würde. Will man das Leben auf Dauer so sehen, ist ein ganz bestimmtes Temperament erforderlich. Es ist mir nicht möglich, dieses Temperament exakt zu definieren. In Giacomettis Gesicht war es sichtbar. Ein Durchhaltevermögen erhellt durch List. Wäre der Mensch nur Tier und nicht ein soziales Wesen, dann hätten alle alten Männer diesen Gesichtsausdruck. Etwas Ähnliches kann man in Samuel Beckets Gesichtsausdruck erkennen. Die Antithese dazu wäre das, was man in Le Corbusiers Gesicht lesen konnte. Aber es ist keineswegs nur eine Frage des Temperaments. Es ist weit mehr eine Frage der sozialen Wirklichkeit, die einen umgibt. Nichts in Giacomettis Leben hat seine Isolation durchbrochen. Die, die er mochte oder liebte, lud er ein, sie auf Zeit mit ihm zu teilen. Seine grundlegende Situation in dem Gefäß, in das er hineingeboren wurde, blieb unverändert. Die Legende, zu der sein Leben geworden ist, erzählt, dass in den 40 Jahren, in denen er sein Studio bewohnte, sich darin fast nichts verändert oder bewegt haben soll. Und während der letzten 20 Jahre arbeitete er ständig von Neuem an denselben 5 oder 6 Themen. Jedoch, auch wenn die Natur des Menschen als eigentlich soziales Wesen objektiv durch die Existenz von Sprache, Wissenschaft und Kultur beweisbar ist, subjektiv fühlbar ist sie nur durch die Erfahrung von Veränderung, die ein Ergebnis gemeinsamen Handelns ist. Giacomettis Sicht wäre in allen vorangehenden historischen Perioden nicht möglich gewesen. So könnte man sagen, dass sie die soziale Fragmentierung und den manischen Individualismus des spätbürgerlichen Intellektuellen widerspiegelt. Giacometti war nicht einmal mehr der Künstler in der Klause. Er war der Künstler, der die Gesellschaft für irrelevant hält. Wenn sie seine Werke erbte, dann nur, weil es sich nicht anders ergab. Aber wenn man all das einmal festgestellt hat, sind und bleiben seine Werke unvergesslich. In den Konsequenzen, die er aus seiner Situation zog, war er so luzide und absolut ehrlich, dass er dennoch immer wieder eine Wahrheit retten und ausdrücken konnte. Eine unerbittliche Wahrheit an der äußersten Grenze des menschlichen Interesses. Aber die Art und Weise, wie er sie ausdrückte, lassen die Verzweiflung an der Gesellschaft oder den Zynismus, die sie hervorgerufen hatte, weit hinter sich. Giacomettis Behauptung, die eigene Wirklichkeit könne nicht geteilt werden, trifft auf den Tod zu. Er hat sich nicht in morbider Weise für den Vorgang des Todes interessiert. Seine eigene Sterblichkeit war der einzige Fixpunkt, dem er vertrauen konnte. Und nur unter diesem Blickwinkel hat er sich für den Prozess des Lebens interessiert. Keiner von uns ist in der Lage, diesen Gesichtspunkt zu verwerfen, auch wenn wir selber andere einzunehmen versuchen. Ich habe gesagt, dass sein Werk durch seinen Tod verändert wurde. Dieser Tod hat den Inhalt seines Werks emphatisiert. Mehr noch, er hat ihn verdeutlicht. Doch kann diese Veränderung, zumindest wie sie sich mir in diesem Moment darstellt, noch exakter und genauer benannt werden? Stellen Sie sich vor, einer der Porträtköpfe sieht Sie an, während Sie dastehen und ihn ansehen. Oder einer der Frauenakte, die selber dastehen, um begutachtet zu werden, die Hände an den Seiten. Die Figur steckt, wie wir alle, in der Hülle des Gefäßes, in das man geboren wird. Eine direkte Berührung ist nicht möglich, allenfalls durch zwei Gefäßwände hindurch. Die Frage der Nacktheit stellt sich nicht. Was immer man darüber sagt, wird so trivial wie das, was bourgeoise Frauen sagen, wenn sie über das passende Kostüm für eine Hochzeit entscheiden. Nacktheit als Detail einer Gelegenheit, die vorübergeht. Oder eine der Skulpturen. Dünn, nicht reduzierbar, still, doch nicht starr. Man kann sie nicht übergehen, andererseits aber nur kritisch begutachten, nur anstarren. Wenn man sie anstarrt, starrt die Figur zurück. Das gilt auch für das banalste Porträt. Der Unterschied besteht darin, wie man sich des eigenen und ihres Schauens bewusst wird. Des engen Korridors der Blicke dazwischen, vielleicht wie die Spur eines Gebets, gesetzt den Fall, sie wäre sichtbar zu machen. Jenseits der Ränder des Korridors zählt nichts. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Figur zu erreichen, stillzustehen und zu schauen. Darum ist sie so dünn. Alle anderen Möglichkeiten und Funktionen sind abgestreift. Ihre ganze Wirklichkeit ist auf die Tatsache reduziert, dass sie gesehen wird. Als Giacometti noch lebte, stellte man sich, wenn man eine seiner Figuren betrachtete, gewissermaßen vor ihn hin. Man stand da, wo er eigentlich stand, und die Figur warf wie ein Spiegel Giacomettis Blick zu einem zurück. Jetzt, wo er tot ist oder wo man weiß, dass er tot ist, muss man ihn ersetzen, wenn man die Figur anschaut. Das Hin und Her der Blickspur scheint jetzt von der Figur selbst auszugehen. Sie starrt und man fängt dieses Starren auf und versucht es zurückzuwerfen. Aber so sehr man sich auch bemüht, diesen schmalen Pfad zu seinem Ursprung zurückzuverfolgen, der Blick geht durch einen hindurch. Es scheint jetzt, als hätte Giacometti diese Figuren während seines Lebens für sich selber gemacht. Sie waren Beobachter seiner künftigen Abwesenheit, seines Todes, seiner zunehmenden Unkenntlichkeit. Das ist ein Text von John Deutscher über einen zweimaligen Besuch des Isenheimer Altars in Grünewald und zu verschiedenen Zeiten, ich glaube so 10 Jahre Abstand. Und zeitbedingt verschiedener Blick auf das gleiche Kunstwerk. Es ist ganz kurz, ich lese es mal schnell vor. Es ist eine Binsenwahrheit, dass sich die Bedeutung eines Kunstwerks mit seinem Überdauern wandelt. Normalerweise dient diese Einsicht dazu, um zwischen Ihnen in der Vergangenheit und uns heute zu unterscheiden. Wir neigen im Allgemeinen dazu, Sie, die Kunstwerke, und Ihre Reaktionen auf Kunst als in Geschichte gefangen zu betrachten, während wir gleichzeitig uns selbst einen Überblick zutrauen. Man blickt gewissermaßen von einem Gipfelpunkt der Geschichte zu ihnen hinunter. Dann scheint das bis heute überdauernde Kunstwerk unsere überlegene Position zu bestätigen. Das Ziel seines Überdauerns waren wir. Das ist Illusion. Man ist nie von der Geschichte ausgeschlossen. Das erste Mal, als ich den Grünewald-Altar sah, ging es mir vor allem darum, ihn historisch einzuordnen. In die Begriffe der mittelalterlichen Religion, der Pest, des Lazarusstifts. Jetzt bin ich gezwungen worden, mich selbst historisch einzuordnen. In einer Zeit revolutionärer Erwartung sah ich ein Kunstwerk, das als Zeugnis vergangener Verzweiflung überdauert hat. In einer Zeit, die durchgestanden werden muss, bietet mir das gleiche Kunstwerk wunderbarerweise einen schmalen Weg durch die Verzweiflung an. Ja, ich versuche verzweifelt, wie Sie merken, hier einen triumphalen Abschluss zu finden. Das ist nicht so leicht. Deswegen nur einen Absatz, den Schlussabsatz aus dem Text über Rodin und die sexuelle Dominanz. Und dieser Schlussabsatz erzählt, glaube ich, auch wieder was, nicht nur über Rodin. Rodins Skulpturen machen, wenn man sie eingehend genug analysiert, in einzigartiger Weise die Natur der bürgerlichen Sexualmoral in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts deutlich. Zum einen die Hypokrisie, die Schuld, die dazu führt, ein starkes Sexualbedürfnis, selbst wenn es befriedigt werden kann, fieberhaft und gespenstisch erscheinen zu lassen. Zum anderen die Furcht, dass die Frauen als Besitz verloren gehen und die Notwendigkeit, diese ununterbrochen zu kontrollieren. Da ist Rodin, der Frauen für das Wichtigste auf der Welt hält, daneben derselbe Mann, der knapp erklärt, in der Liebe zählt als einziges der Geschlechtsakt. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, dieser Widerspruch.